Warum schreibt man also die Schöpfung besonders dem Vater zu? Warum diese Zuteilung, dass man das dem Vater in besonderer Weise zuschreibt und dann dem Sohn gewisse die Aktionen, Handlungen und dem Heiligen Geist, wie es hier dann erklärt ist. Die Schöpfung schreibt man besonders dem Vater zu, weil die Schöpfung eine Wirkung der göttlichen Allmacht ist, die man vor allem dem Vater zuschreibt, so wie man die Weisheit dem Sohn und die Güte dem Heiligen Geist zuschreibt, obwohl alle drei Personen dieselbe Allmacht, Weisheit und Güte besitzen, nämlich unendliche Macht, unendliche Weisheit, unendliche Güte. Aber für unser Verständnis, unsere menschliche Sichtweise, die wir halt Dinge stückweise, stückhaft und schon langsam nur erkennen können, weil das Ganze der Wesenheit, der Wirklichkeit, besonders wenn es Gott betrifft oder geistige Dinge, für uns nicht zugänglich ist. Wir müssen halt nachdenken, reflektieren und ja, alles andere. Dann kommt noch die persönliche Schwäche des Verstandes dazu. Das ist halt alles sehr schwierig, mühsam für uns. Ja, deswegen ist es auch, aber trotzdem umso zuträglicher, so gewisse Dinge auch wirklich mit sinnhaft gewissen göttlichen Personen zuschreiben können, ein bisschen besseren Zugang zu haben zu diesem innergöttlichen Leben, das sich hier gewisserweise nach außen reflektiert in der Schöpfung. Deswegen die wichtige Analogie des Seins, die für die ganze christliche Philosophie die Grundlage ist, das göttliche Sein, also auf einer anderen Ebene, ist das unendliche Sein, das eigentliche Sein von Ewigkeit her und so weiter. Alles geschöpfliche Sein ist nur eine Teilnahme, geschöpfliche Teilnahme, nicht im pantheistischen Sinn, dass alles Gott ist, alles Teil von Gott ist, ne? Im Analog, eine Teilnahme am Sein Gottes, auf die geschöpfliche Weise. Und zwischen den beiden besteht, wie in jeder Analogie, mehr Ungleichheit als Gleichheit. Aber ein bisschen nachdenken, ein bisschen studieren diese Sachen, wenn man es richtig verstehen will. Bei den Analogien, bei den Vergleichen werden die meisten geistigen Sünden begangen. Meistens aus Dummheit, aber trotzdem. Wenn man vergleicht dann falsch ansetzt, einen falschen Punkt dann vergleicht oder einen Vergleich überzieht, eine Analogie übertreibt, dann gleich wieder auf Abwege. Die meisten Witze und so weiter beruhen auf irgendwelche Analogien, wo man einen Vergleichspunkt ändert. Ja. Das finden wir lustig. In Wirklichkeit ist es eigentlich zum Weinen. Unsere geschöpfliche Dummheit, unser Unverständnis zeigt, wie man das Wesen der Dinge gleich wieder missverstehen kann, falsch verstehen kann, anders sehen kann, täuschen oder sich täuschen kann. Ja.